herzlich willkommen bei Bauhaus FM. Ihr hört hoffentlich immer noch oder wenn nicht immer noch, dann jetzt zum ersten Mal die 48-Stunden-Sendung diesen Februars hier auf Bauhaus FM. 48 Stunden heißt zwei Tage lang eine Sendung vom experimentellen Radio von Montag 19 Uhr bis Mittwoch 19 Uhr mit ganz verschiedenen Produktionen aus den Fachbereichen des experimentellen Radios und noch viel, viel mehr. Und nämlich auch diese Sendung ist was anderes, nämlich ein Porträt nochmal oder eine Sendung über den Stuko der Uni, der Bauhaus-Uni Weimar, mit all seinen verschiedenen Facetten und Problemen, die dort diskutiert, debattiert, gelöst, geschaffen werden. Das werden wir die nächsten zwei Stunden hier in der Sendung besprechen. Ich habe immer wieder Studiogäste hier, die werde ich euch dann vorstellen, aber nun erstmal Musik. Herzlich willkommen in der Sendung bei der Stuko-Sendung. Thank you. Ja, willkommen nochmal. Bauhaus FM 106,6 und im Livestream die 48-Stunden-Sendung. Und jetzt mit der Sendung Neues vom Stuko. Ich habe wie immer meinen Namen vergessen zu sagen. Ich bin Konrad Bär und ich habe jetzt einen Studiogast, wie die ganzen 2 Stunden, jetzt immer die Gäste wechseln werden. Hier jetzt bei mir ist Thorsten Zern, nämlich vom Referat Hochschulpolitik vom Stuko der Uni Bauhaus Uni Weimar. Gut, ja, und du hast. Genau, du hast dich hier schon etwas ausgebreitet auf dem Tisch, förmlich mit deinen Themen, die hier Raum einnehmen. Und wir haben uns schon kurz drüber unterhalten. Wir sagen die Themen jetzt erstmal noch gar nichts. Aber es soll erstmal um den Impact ein bisschen gehen. Ja, genau. So ist das. Erzähl uns mal mehr darüber. Es geht sozusagen um einen Konflikt, um die Parknutzung, den es eigentlich schon ziemlich lange gibt, aber der so im letzten Sommer, letzten Herbst erstmal nochmal richtig aktuell geworden ist und ähnlich auch wie die Probleme am Wielandplatz sich hochgeschaukelt haben und in einer Podiumsdiskussion gemündet haben. Und zwar, es hat sich vor Jahren eine zivilgesellschaftliches Bündnis gegründet, die Grünen Wahlverwandtschaften. Da sitzt natürlich hauptsächlich die Klassikstiftung drin als Eigentümer des Ilmparkes, aber auch zivilgesellschaftliche Leute, Leute vom Staatsarchiv oder auch Naturschützer und auch viele grüne Interessen. Mhm. Und die sind halt nachhaltig besorgt um den Zustand des Parkes. Nun muss man hier wissen, der Ilmpark ist nicht irgendein Park, sondern der ist UNESCO-Weltkultur. Erbe, ist vor 200, 300 Jahren von Goethe selbst angelegt worden, ist also eigentlich was ganz Besonderes. Und als dieses Weltkulturerbe sollte er, so meinen halt die Grünen Wahlverwandtschaften, auch geschützt werden und einem besonderen Schutz unterliegen. So, jetzt laufen natürlich, wenn man im Sommer durch den Park läuft, wissen wir, dass eigentlich ziemlich jeder den Park nutzt. Also er wird zum Grillen, zum Ballspielen genutzt, aber auch sogar zum Lagerfeuer machen, zum Fahrradfahren, eigentlich für alles, ganz rege. Also ein öffentlicher Raum. So ist es. Mhm. Und wir denken zumindest, das ist es, da hast du das genau das Richtige angesprochen. Wir denken, es ist ein öffentlicher Raum. Also dieser Park gibt vor, ein öffentlicher Raum zu sein. Mhm. Er ist aber Privatfläche. Das wissen viele alle gar nicht. Das ist Eigentum der Klassikstiftung Weimar. Und deswegen obliegt der Klassikstiftung auch die Pflege und Reinhaltung und Instandsetzung des Parkes als besonderes Weltkulturerbe. Mhm. So, und da sind wir schon beim Kern des Problems, der Klassikstiftung oder allem. Vielleicht kann man das Problem hier auch beschreiben. Also ich sagte gerade, das Problem weitet sich auf dem Tisch aus. Wir haben nämlich Postkarten vor uns liegen mit einer ersten, die dann auch mein Klischee völlig erfüllt, wie der Park auszusehen hat. Eine alte Darstellung, ein Stich oder keine Ahnung. Und aber im Vordergrund sehe ich, und das ist interessant, ein Pferdefuhrwerk und 2 Leute, die so Sachen von einer Wiese ablesen und in Säcke tun, in blaue, und das sieht aus wie blaue Plastiksäcke, lustigerweise. Genau. Blaue Plastiksäcke auf dieses Pferdefuhrwerk stapeln. Und auf den anderen Postkarten sehe ich Tiere im ersten Blick und im zweiten Blick sind es ganz seltsame Tiere. Genau, das ist halt Mimikry. Also da passen sich sozusagen Tiere im Park an die Mülllandschaft, an den vorhandenen Unrat an. Also das ist zum Beispiel der Kippenkäfer. Das wäre der hier. Da passt sich halt ein Käfer sozusagen an die dort liegende Kippe an. Dann haben wir die Kackschnecke, entstanden aus einem Hundehaufen. Und dann haben wir das Dosenhörnchen. Also, ne, wir finden ja viele Blechdosen auch im Park. Und dann haben wir letzten Endes auch noch den Dreckfalter, also entstanden aus einem Stück Papier. Das war ein wundervolles Projekt von Danny Pfante und Sebastian Kausch vor einigen Jahren an der Gestalterfakultät in Zusammenarbeit mit den Grünen Wahlverwandtschaften. Das hing damit zusammen, dass die Grünen Wahlverwandtschaften die Studierenden natürlich sensibilisieren wollten für dieses Kleinod, für dieses wertvolle Kulturerbe. Und die haben sozusagen dieses Projekt daraus gemacht. Und das finden wir seitdem jedes Jahr in den Erstsemestertüten der neuen Studierenden. Und das soll eigentlich so ein bisschen sensibilisieren, wie sie mit dem Park umgehen. Was sie alles in dem Park machen können. Genau. Und den Park genau. Oder was von ihnen im Park zurückbleibt. Genau, das ist das Problem. So, wenn man jetzt mal einen Schritt weiter geht, dann möchte natürlich insbesondere die Klassikstiftung irgendwie durch Parkordnung, durch Einschränkung, durch Begrenzung diese intensive Nutzung des Parkes durch Lagerfeuer, Spielen, Picknick und sowas etwas begrenzen und die Parkordnung etwas verschärfen. Mhm. Das ist leider überhaupt nicht im Sinne der Studierenden und eigentlich dürfte das eventuell auch nicht im Sinne des Gründers des Landschaftsparkes damals von Goethe. Es war früher nämlich ein Barockpark, ganz geometrisch angelegt und erst Goethe hat ihn in einen englischen Landschaftsgarten verwandelt, so wie wir ihn heute kennen. Mhm. Und deswegen, weil es halt... Er hat den Park zerstört sozusagen. Ja, sozusagen. Und deswegen ist er für uns auch heute so schön großflächig, frei und erlebbar. So, und da das aber besonderes Weltkulturerbe ist, wird er auch besonders gepflegt. Und dem laufen der Klassikstiftung nun die Kosten davon. Mhm. Das ist tatsächlich ein Problem. So, und deshalb gab es letzten Herbst, oder ich weiß gar nicht mehr, wann es war, eine Podiumsdiskussion von Klassikstiftungen, von TLZ, die eingeladen hat, von grünen Verwaltverwandtschaften und von der HFM. Also insbesondere Anrainer dieser Flächen ist ja die HFM. Genau, das wollte ich noch sagen. Das Besondere an dem Park ist ja auch, dass es sich direkt an das Grundstück auch der Mensa hier anschließt. Also man kann auch mit seinem Mittagstableau auch raus in den Garten gehen, um zu essen zum Beispiel. Genau so, genau. Und diese Podiumsdiskussion ist aber doch ziemlich aus dem Ruder gelaufen oder irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, im Streit geendet. Die Nutzer wurden halt nicht so richtig eingeladen, sondern man hat erstmal einen Studierendenvertreter dort einfach hingesetzt und der hat natürlich darauf bestanden, dass die Flächen doch öffentliche Daseinsvorsorge sind, Gemeingut sind und auch weiterhin gemeinschaftlich genutzt werden können sollten, ohne Vorschriften und Eingrenzungen. Und das sah die Klassikstiftung natürlich überhaupt nicht so, weil denen natürlich die Reinigungs- und Müllbeseitigungskosten davonlaufen. Ne? Aber jetzt nochmal eine Frage zur Rechtsform. Kann man da wirklich vom privaten Raum sprechen, wenn das in der Hand einer Stiftung ist? Ja, so ist es. Das ist eine Stiftung des privaten Rechts. Also eigentlich, das ist ein Park, der vorgibt, öffentlich zu sein. Es ist aber eigentlich eine private Fläche. Und deswegen kann sie da auch eigenständige Parkordnungen, eigentliche Nutzungsordnungen erlassen, nach denen wir uns dann richten müssen. Die gibt es auch jetzt schon. Aber gefühlsmäßig halten sich danach leider nicht viele dran. Das ist halt Stein des Anstoßes. Und so kam es ähnlich wie beim Wielandplatz auch zu so einer öffentlichen Debatte. Ich kenne das ein ähnliches Thema auch in Dresden. Da sind auch die öffentlichen Parks, das ist ein Teil davon in der Hand der staatlichen Schlösser und Gärten mit einer Parkordnung, wo die wirklich so DIN A0 groß an den Eingängen steht und Schriftgröße 10 hat. Genau. Und das ist dann mal eine kurze Übersicht über die Parkordnung. Also wo man selbst Ball spielen ist, glaube ich, noch erlaubt, wenn man alleine vor sich hin spielt, aber eine Mannschaftssportart, und das ist dann so spannend, bin ich zu zweit, zu dritt dann eine Mannschaft oder kann man Frisbee spielen zum Beispiel? Genau. Ist das eine Mannschaftssportart und zumindest patrouillieren dort eben auch Wachschutz mit Hunden rum und verjagen gerne auch so Leute. Tatsache, echt? Ja, nicht selber schlecht, erlebt. Nicht schlecht. So, großes Problem ist halt zum Beispiel die Grill- und Feuerstellen, die halt die Grasnarbe so schädigen, dass da halt tatsächlich dann 2 Jahre danach immer noch ein Loch oder eine Narbe in der Grasnarbe ist. Ne? Gütesnarbe. So, genau. Und deshalb hat die Klassikstiftung extra Flächen ausgewiesen, wo man Feuer und Grillen machen kann. Das wäre halt einmal ganz draußen hinter Belvedere. Und es gibt auch noch die Hundewiese oder der Hundesportplatz Rosenthalstraße raus. Auch keine Flächen, die uninah oder direkt an der Uni sind. Das ist halt ein großes Ärgernis. Also da dürfte man das sogar. Ne? So, und wild gegrillt und Lager gefeuert wird aber dann halt meistens doch an der Reithauswiese oder an der Kiwi. Also alle Flächen, die uninah sind. Ne? Und die sind natürlich als Weltkulturerbe der Klassikstiftung mal besonders wertvoll. Also da steckt wirklich eine Wertefülle drin. Und deshalb, An woran genau erhitzt sich jetzt die Debatte? Weil sonst, also ich meine, in der Sache der Dinge ist das offensichtlich ja klar. Irgendwie ein Park betreut sich nicht selbst. Irgendwie, wenn da Menschen durchgehen, hinterlassen die Spuren. Und ja, was macht man? Aber wenn das Bewusstsein der Besucher nicht so richtig da ist. Genau. Und woran eskalierte jetzt wirklich der Streit, so dass das auch so ein Thema war? Naja, die Teilnehmer an der Podiumsdiskussion haben halt so nach dem Motto gesagt, wir können da nicht viel machen. Wir können nur aufrufen zum sensiblen Umgang mit den Flächen. Aber machen können wir auch nichts weiter, ne? Weil auch wir als Studierendenvertreter haben da halt leider nicht viel Einfluss auf die Studierenden. Wir haben nachher nochmal eine Vollversammlung, da können wir auch nochmal dazu aufrufen, aber viel mehr machen können wir nicht. Also es bleibt dann wahrscheinlich es bleibt dann bei der freien Nutzung, ne? Auch bei der Schädigung und bei der Vermüllung irgendwie. Das wird gerade die besonders stören, die da sehr engagiert drum sind, aber ja. Und gibt es da Androhungen in Anführungszeichen von Konsequenzen, wenn das im, also das ist wahrscheinlich so eine Kostenfrage, ne? Wer trägt das? Das ist wirklich eine Kostenfrage. Ich denke mal, die Parkordnung wird sich vielleicht nochmal verändern. Dann, was hat die Stiftung oder was hat die da für Möglichkeiten? Sie könnte umzäunen, sie könnte den Wachschutz verstärken, sie könnte, wie du das aus Dresden kennst, Patrouillen machen und dann Ordnungsgelder erlassen, irgendwie alles solche wirklich unschönen Sachen, ne? Und da können wir als Studierendenvertretung dann auch nur aufrufen, sensibel zu sein, damit das eben dazu nicht kommt. Also es ist die gleiche Situation wie am Wielandplatz. Es wäre zwar das Recht, dort zu weilen, dort Getränke zu trinken, auch bis 10 nach 10, wenn man ruhig ist, aber schön ist es nicht. Und das führt dann auch nur zu Ordnungsgeldern und Verschärfungen des Rechtsraums. Das wollen wir halt alle nicht. Auf jeden Fall war das schon mal eine gute Idee von Danny Fante und Sebastian Kausch, dass die diese Postkartenaktion gemacht haben, die Studis jedes Jahr wieder eine Erstsemestertüte haben. Nur fehlt irgendwie die Ansprache dazu. Das wollen wir vielleicht hier und nach einer Vollversammlung mal machen. Diese Mimikrie-Geschöpfe sollen halt dazu aufrufen, dass halt der Hundehaufen nicht zu einer Schnecke mutiert. Aber der Hundehaufen, denke ich mal, nicht so das studentische Phänomen. Ja. Ich glaube, wenige der Studenten haben Hunde. Das stimmt. Ist aber, ja, genau da sprichst du eigentlich auch ein Hauptproblem an. Es sind eben nicht nur Studierende, die im Park verweilen und dort flanieren, sondern es sind halt auch ganz normale Menschen, auch Touristen, Anwohner, eigentlich ein ganz buntes Gemisch. Und die grünen Verwandtschaften sehen aber mit ein Hauptproblem in jungen Leuten, also in vermeintlichen Studierenden. Und deswegen sprechen sie uns an und wollen uns ständig auch zur Podiumsdiskussion kriegen. Genau, das ist Stein des Anstoßes. Okay, und das ist jetzt im Prinzip, ihr versucht zu sensibilisieren, so ist das Thema, und vielleicht nochmal... So gut wir das können, versuchen wir zu sensibilisieren, ansonsten müssen wir irgendwie dann auch auf Seite der Klassikstiftung halt um Nachsicht bitten oder um irgendeine Regelung, dass wir vielleicht noch eine Wiese oder irgendeine andere Fläche zum Grillen ausweisen, aber dass nur die Wiese hinter Belvedere und am Hundesportplatz halt zum Grillen doch etwas zu abgelegen ist. Das kommt so dem Motiv des öffentlichen Gemeingutes oder der öffentlichen Daseinsvorsorge eines Parkes nach unserer Auffassung nicht so richtig nach. Ja, schwierig. Klingt nach einem Dilemma. So irgendwie öffentlicher Raum. Was macht man, wenn die Leute sich nur benehmen, wie man will? So ist es. Am Wielandplatz wird sich das Thema vielleicht von selber regeln. Da kommen Zäune hin. So schlimm nicht. Aber es werden nach der Segregation, ein ganz normales Phänomen, werden dort irgendwann nur noch Leute wohnen nach vielen Jahren, die es da tatsächlich aushalten. Weil der Wielandplatz ist ja auch jetzt schon laut und durch die Nutzung wird er halt wahrscheinlich nochmal etwas lauter. Ne? Und dann werden die Leute dort bleiben, die das schön finden, diese urbanen Qualitäten. Ne? Weimar steht ja da an der Schwelle von Dorf zur Stadt. Tatsächlich, dieses Thema kulminiert gerade am Wielandplatz. Und dort werden dort alle dort wohnen bleiben, die dort das aushalten, und die das halt nicht aushalten, die halt die dörfliche Ruhe, die dörfliche Idylle suchen, die werden halt wegziehen. Ein ganz normales Phänomen der Segregation, der Entmischung der Bevölkerung halt. Und da hoffen wir mal, dass sich das ähnlich vielleicht im Park auch löst. Ich glaube, vielleicht könnte man das, also habt ihr schon mal recherchiert, was Goethes Haltung dazu sein könnte? Das ist eine gute Frage. Das haben wir uns tatsächlich noch nicht gefragt, nein. Aber wir mutmaßen mal als Studierendenvertretung, dass Goethe dort schon Interesse hat, dass meinetwegen Studierende oder Gelehrte oder die auf dem Weg zu seinesgleichen sind, den Park nutzen und sozusagen seine Fußstapfen dort auch versuchen auszufüllen oder den Park mit Sinn und Leben zu erfüllen. Also das mutmaßen wir mal, dass es auch in Goethes Sinne gewesen wäre. Okay, dann sind wir mal dem Auftrag der Sensibilisierung nachgekommen erstmal und ruhen uns erstmal wieder aus mit einem Titel Musik, und dann geht's mit einem nächsten Themenblock weiter. We dance together on the roof of the party. Five stories removed from the troubles on the street. The sun arose, revealing the goosebumps on your arms. A sign that we should move together somewhere warm. We dance together. We dance together. We dance together. We dance together. We dance together. Der Stuko im Gespräch, die Sendung bei Bauhaus FM im Rahmen der 48-Stunden-Sendung diesen Februar hier bei Bauhaus FM und mit mir hier im Studio zu Gast Thorsten Zerren vom Stuko, vom Referat Hochschulpolitik. Wir haben jetzt schon ein bisschen die Gartenproblematik, Impact-Problematik besprochen, möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass die Musik, die wir jetzt hören, diese gesamte Sendung lang, die Favorite-Songs des Stukos sind. Also alle Leute, die hier zu Gast sind, haben ihre Lieblingsmusik mitgebracht. Vielleicht kannst du, Thorsten, was zu den Musiken sagen, die wir jetzt schon gehört haben. Der erste Song, da wusstest du, was das war? Ich habe die Liste nicht vor mir. Ich weiß die Namen leider auch immer nicht so ganz genau. Auf jeden Fall ist das, was bei BGR Live auf Radio Lotte auch immer dienstags, kleiner Werbeblock, 20 Uhr auf Lotte läuft. Mhm. So ist es. Ah ja, die Musik. Die Musik von Lotte. Ist direkt von Lotte. Musik. Einen großen Dank an Lotte. Mhm. Die Lotto-Musik. Naja. Ja, aber weiter. Du hast noch weiteres Anschauungsmaterial mitgebracht. Ja, also, ihr habt es ja bestimmt schon in der Stadt und in den Druckmedien, auf Facebook, überall gesehen. Uns naht wieder ein Nazi-Aufmarsch an diesem Samstag, den 6. Februar. Warum ist das so? Weil an diesem Tag 1945 Weimar bombardiert wurde. Dessen wollen Nazis in geschichtsrevisionistischer Weise gedenken. Das heißt, durch diesen Gedenkmarsch, den die Nazis dort machen wollen, stilisieren die sich die Nazis zum Opfer und wollen sozusagen ihre Opfertoten gedenken. Dagegen hat sich ein breites Bündnis formiert und möchte natürlich ewig gestrige Ansichten nicht durch Weimar marschieren sehen. Und das ist also jedes Jahr ein anderer Samstag, weil die Nasen natürlich immer einen Samstag treffen wollen. Diesmal ist es der 6., davor war es der 7., davor das Jahr der 8. Februar. Dies Jahr also der 6., wir treffen uns um 9.15 Uhr am Theaterplatz. Mhm. Ist nicht ganz so früh, ist also ganz angenehm. Die Nazis selbst haben ungefähr um 12 Uhr am Goetheplatz angemeldet, werden den aber wahrscheinlich nicht kriegen. Der Goetheplatz soll halt von allen möglichen Aufmärschen freigehalten werden. Es ist aber noch im Klageverfahren, nichts Genaues wissen wir nicht. Wir wissen also nicht ganz genau, wo die Nazis am Ende wirklich losmarschieren. Es deutet sich auch der Hermann-Brill-Platz an. Das ist der Platz am Stadtring, Schwanseestraße raus. Der Platz, wo so oft Busse parken und auch Karawans stehen, das ist der Brillplatz. Da wollen sie eventuell losgehen und dann den Stadtring hochmarschieren zum Hauptbahnhof, also Thälmannstraße, Hauptbahnhof, und wollen dort ihre Abschlusskundgebung wahrscheinlich in der Schopenhauer Straße abhalten. Okay. So, und was machen wir dagegen? Wir machen halt ganz viele Sachen dagegen. Es gibt halt einmal einen Gedenkmarsch, also von unserem Gedenkbündnis. Der möchte nochmal die Stätten des NS-Terrors abgehen. Und dann gibt es auch eine Gruppe, die möchte zivilen Ungehorsam leisten, versucht dies zumindest. Und dann gibt es ein großes, buntes Kulturprogramm an einem zentralen Platz, wo wir immer noch nicht wissen, ob es der Hauptbahnhof oder der Rathenauplatz ist. Nach gestriger großer Bündnisberatung ist es wahrscheinlich doch eher der Rathenauplatz, weil der am dichtesten am angemeldeten Goetheplatz oder auch zum Brillplatz ist. Und dort wird es wahrscheinlich so, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, um 11 losgehen mit dem Bühnenprogramm. Dort werden halt alle möglichen großen Honorationen sprechen, zum Beispiel Hasko Weber, der Intendant vom DNT, aber auch Beuke, der Rektor von der Bauhaus-Uni, und Stölzel, der Rektor von der HFM, aber auch Stefan Wolf und alle, die irgendwie Gesicht zeigen gegen braunen Ungeist. Und vielleicht noch ein paar Worte zum Gedenkmarsch, der die Stätten des NS-Terrors und auch des Opfers des NS-Regimes abmarschieren wird. Und zwar startet der um 9.15 Uhr am Theaterplatz und geht dann zu dem Kindergarten, der 45 ausgebombt wurde, dessen die Nazis heute noch gedenken. Und zwar ist das in der, habe ich es jetzt parat, in der Hauptmannstraße, also über den Goetheplatz in die Hauptmannstraße. Dort ist der ausgebombte Kindergarten von der Lebenshilfe, der ist heute auch noch da. Dort wird Pfarrer Lenzer etwas sprechen. Dann gehen wir wieder zurück über den Theaterplatz Schillerstraße bis zur Gestapo-Baracke im Marstall. Dort wurden halt in den 40er Jahren NS-Opfer sozusagen gefoltert und verhört. Also, und von dort aus dann zur Fallbeilanlage im Amtsgericht gebracht. Also dort wird dann diesmal leider nicht Dr. Post aus dem Staatsarchiv, sondern irgendwer anders ein paar Worte zu den Gestapo-Baracken im Marstall sagen. Von dort aus gehen wir dann weiter zur Hinrichtungsstätte der NS-Justiz im Amtsgericht. Das ist oben in der Thälmannstraße, Ecke Ossietzky-Straße. Dort gab es im Hof eine Fallbeilanlage, die genutzt wurde, um NS-Opfer hinzurichten aus Buchenwald und auch aus den Gestapo-Baracken. Dort wird Dr. Harry Stein uns ein paar Worte sagen. Das ist der ist Kustos und Historiker aus Buchenwald. Und von dort aus wollten wir eigentlich noch den zentralen Deportationsort der Juden in Thüringen, die Viehauktionshalle, besuchen als letzten Orte des Mahngangs. Das klappt dies Jahr leider nicht, weil das dann zu lang gewesen wäre, sondern von dort aus gehen wir dann direkt zum Hauptbahnhof. Also die drei Stationen nehmen wir mit, ne? Die Kita an der Hauptbahnstraße, die Gestapo-Baracke und die Fallbeilanlage am Amtsgericht. Mhm. So, und dann endet das Programm halt entweder am Hauptbahnhof, was jetzt unwahrscheinlich geworden ist, oder am Rathenauplatz. Also wir gehen von da aus dann zurück zum Rathenauplatz und da ist dann die große Abschlusskundgebung ab 11. Also wer es um 9 nicht schafft, um 9 ist ja eigentlich echt okay, aber wer es da um 9 nicht hinschafft zum Theaterplatz, der kommt dann um 11 zum Rathenauplatz. Das ist der kleine, naja, nicht kleine, oder der sternförmige Platz hinter dem neuen Museum. Dort wird dann nach aller Voraussicht, heute ist auch noch Pressegespräch, die große Bühne stehen mit allen, die irgendwie Gesicht zeigen gegen Nazis. So, und dann werden irgendwann danach ab 12 die Nazis ihre Runde machen oder auch nicht. Vielleicht kommt auch der zivile Ungehorsam zum Zug, dass er sich, so haben wir es zumindest aufgerufen, auf die Strecke setzt. Und dazu gibt es auch nochmal ein großes vorbereitendes Treffen in der Oma am Donnerstag, den 4. Februar um, ich glaube, 18 Uhr oder 18.30 Uhr in der Oma, großes Vorbereitungstreffen für den zivilen Ungehorsam. Also wer möchte, also wer nicht nur durch Symbole und durch Reden sich Gesicht zeigen möchte gegen den Nazi-Aufmarsch, sondern sich körperlich auch in den Weg setzen möchte, ne, das ist ja zum Beispiel in Dresden sehr erfolgreich gewesen, der komme zum Treffen in der Oma Ernst-Kohl-Straße am Donnerstag um 18.30 Uhr. An deiner Stelle würde ich jetzt tief Luft holen. Das war ein sehr gut vorbereiteter Beitrag jetzt zu dem ganzen Thematik. Eine Frage hätte ich noch, das Bündnis gegen Rechts, BGR, aus wem besteht das alles? Aus welchen? Ach du Schreck, ja, das ganze Bündnis, das ist ja diesmal, also wir als BGR sind nur ein kleiner Teil des großen Bündnisses gegen den Nazi-Aufmarsch Weimar gegen Rechts. Und zwar sind dort erstmal alle Gewerkschaften drin. Die Gerberstraße, der STUKO, die HFM, die Klassikstiftung, das Stellwerk im Bahnhof und eigentlich fast alle Gesellschaften, Gruppen, Verbände, Gewerkschaften, die irgendwie was mit Zivilgesellschaft zu tun haben oder die man zur Zivilgesellschaft rechnen könnte. Mhm. Dort sind eigentlich alle drin, verbündet und vereint, außer die Nazis selber. Und besonders infam finden wir das halt, dass es keine Weimarer Stadtnazis sind, die hier jedes Jahr uns mit dem Gedenkmarsch nerven, sondern das ist die Aktionsgruppe Weimarer Land um Michel Fischer aus Tannroda. Und das finden wir halt so widerwärtig, dass wir da sagen, das ignorieren wir nicht. Das haben wir, diese Haltung haben wir im Bündnis auch, die sagen, lass die doch einfach laufen, interessiert uns nicht, wir ignorieren die. Sondern wir finden das so unerträglich, dass wir dem etwas entgegensetzen sollten. Und ja, das machen wir, ja, ich glaube, seit 2008 oder 2009 fängt diese Aktionsgruppe immer wieder an, uns um den 6., 7. oder 8. Februar mit so einem Gedenkmarsch zu nerven. Ja, blödes Thema, ich weiß, aber nee, es ist wichtig, dass wir da Gesicht zeigen. Auf jeden Fall. Ja, dann, das lieber, apropos Luft holen, holen wir nochmal Luft und spielen nochmal eine Musik und dann geht's weiter mit dem STUKO, Neuigkeiten vom STUKO. I'm supposed to Hören Sie gut zu. Ich vertraue Ihnen ein Geheimnis an. Bauhaus FM. Center of the space, the openness was freedom, and we meant to celebrate. But soon we did notice our feet touched the floor. Yeah, we were much older under the moonlight. The hottest part of sich gibt. Wie jetzt das rote Licht leuchtet wieder bei der Neues vom Stuko-Sendung hier bei der 48-Stunden-Sendung auf Bauhaus FM. Wir haben jetzt einen weiteren Gast hier mit im Studio, nämlich den Michael Riechmann. Ja, hallo. Von der, und das wird entgegnet mir immer, das war ja schon das letzte Thema des Gesprächs mit dem Stuko, da begegnen wieder Buchstaben. Du bist von der IF. Genau, von der IFF, von der Initiative für Flüchtlinge. Mhm. Und ja, wir sind eine Initiative des Stukos. Hängt da halt so ein bisschen mit drin. Genau. Lustigerweise war ich gerade gestern mit bei einem eurer Aktionen, die da Fokü in der Schütze. Genau. Genau, das war die offene Fokü oder Küfa, wie sie jetzt. Es gibt ja immer viele verschiedene Namen. Was ist mit dem Küfa jetzt? Küfa ist Küche für alle. Ah ja, und das ist jetzt korrekter als Fokü. Ja, weiß ich auch nicht. Volksküche ist ja nicht mehr so. Ah, das ist ja eher doch national aufgeladen. Kriegt ja alles immer so eine Konnotation irgendwie mit und da muss man das dann. Regel will ich mal wieder ändern. Vielleicht, wie wäre es mit Mamam? Oder Mamam. Mamam ist vielleicht auch internationaler. Mhm. Ja, wir haben auch schon überlegt, so eine Kufa, ein Kuchen für alle oder eine Safa, ein Salat für alle oder sowas mal zu machen. Gibt es alles im Plan. Ja, also wir haben es schon angesprochen und du bist in Initiative für Flüchtlinge. Und das ist ja noch mehr, was ihr macht, außer dem Essen bestimmt. Genau. Ja. Generell, was wir so machen, ist erstmal so politischer Art, also machen sozialpolitische Arbeit im Bereich Weimar und in Bezug auf Asyl und machen halt verschiedene Sachen, organisieren Informationsveranstaltungen, sowohl für Weimarer Bürger zum Thema Asyl oder auch für Geflüchtete, wenn es jetzt beispielsweise um den Duldungsstatus geht, wo wir letztens eine Aktion hatten, um da einfach mal aufzuklären, was so überhaupt die Rechte und die Pflichten sind, wo stehen die Leute eigentlich, und haben dann halt einen großen Anteil von den Geflüchteten auch, die sich dann damit einbringen. Ich denke gerade dran, dass sich da gut ablesen lässt, was eben studentische Innis machen, dass die eben mehr sind, als um Studentisches sich zu kümmern, sondern die gehen eben auch in die Stadt, in Themen rein und versuchen, ja, außerhalb ihres Fachbereichs irgendwie tätig zu sein. Genau, das ist auch ein Ziel von uns gewesen, weswegen wir unter anderem auch Projekt 1 so ein bisschen unsere Basis haben, was halt in der Innenstadt wirklich ist und was jetzt zwar auch Studenten anspricht, aber auch so den Dialog fördern soll, was jetzt gerade mit den Volksküchen oder den Küchen für allen passiert, so den Dialog zu fördern zwischen Geflüchteten und Weimarer Bürgern, was jetzt auch über den Studentenkreis rausgehen soll und alle so ein bisschen ansprechen soll. Aber erzähl mal ein bisschen von der Nicht-Volksküche. Genau. Was da so wie passiert. Das hat sich so über die Jahre entwickelt und dieses Semester haben wir es nochmal ein bisschen neu aufgezogen. Prinzipiell geht darum, dass wir jeden ersten und jeden dritten Dienstag im Monat im Prinzip offenes Plenum für alle organisieren, wo Interessierte vorbeischauen können, ein bisschen was über unsere Arbeit erfahren, aber auch einfach mit anderen Leuten in Kontakt kommen, vor allem Geflüchtete mit Weimarer Bürgern, um da so den Dialog zu fördern, weil halt generell so das größte Problem, was ich sehe, was wir jetzt so an Kommunikationsschwierigkeiten haben, ist einfach so eine Angst vor was Fremden und die versuchen wir so ein bisschen abzubauen und Vorurteile. Und man bleibt dann doch unter sich, ne? Und so ein Essen ist halt eine tolle soziale Situation, wo man dann zwangsläufig miteinander am Tisch sitzt und ganz banale Dinge wie Besteck, Teller und Abwasch klären muss. Genau, Essen ist schon seit jeher ein gutes Kommunikationsmittel gewesen und wir haben es jetzt die letzten Male ein bisschen angefangen auf Initiative von zwei Geflüchteten auch, dass wir so einen kleinen, das gibt es ja schon von der Uni einmal, beziehungsweise vom Studentenwerk auch unterstützt, die Culture Talks, dass wir so ein bisschen das einfließen lassen, was über die Kultur der jeweiligen Leute ein bisschen mit erzählen, weil jetzt viel auch die letzten Mal der Fall war, dass Geflüchtete gekocht haben und dann gab es so traditionell Syrisches zum Beispiel gestern oder genau, letzte das Woche. Genau, das hat mich gefreut, dass da nicht Studenten hinter der Theke stehen, sondern eben laut Leute aus anderen Ländern. Genau, das ist halt auch so ein bisschen das Ziel unserer INI, dass wir Arbeit für Geflüchtete, aber auch mit Geflüchteten machen und das alles miteinander so ein bisschen verbinden, um auch so ein bisschen zu verhindern, was manchmal passiert, die Leute zu bevormunden, sondern dass wir wollen auch, dass es von innen heraus passiert und Ja, meine Erfahrung darin ist immer, finde ich, was mich so begeistert, wenn die Rolle von Gast und Gastgeber plötzlich durcheinander kommen. Genau. Also wo man dann gar nicht mehr weiß, ja, Moment, eigentlich, also du hast jetzt für mich gekocht, aber du bist eigentlich Gast, aber jetzt bin ich ja dein Gast, dann bist du Gastgeber und dann stellt sich halt auch diese Blödheit dieser Gesten halt dann in Frage, zu sagen, okay, wir sind jetzt einfach hier und versuchen miteinander gut auszukommen. Ja, genau. Und das ist ja auch so eine generelle Frage, inwiefern muss ich unbedingt immer der in unser Land kommt, an uns anpassen oder inwiefern ist das so ein Prozess, dass wir uns auch gegenseitig anpassen und gegenseitig aufeinander zubewegen und was ist eigentlich so der Sinn von Integration? Das ist ja nicht nur einseitig, sondern da können wir alle was rausziehen. Kann man vor allem sich erstmal zuhören, ne? Das ist der erste genau. Schritt, irgendwie erstmal sich kennenlernen und zuhören irgendwie und dann kann man ja vielleicht seine Voreingenommenheit nochmal überdenken, wenn man überhaupt, was es für eine andere Position gibt. Ja. Okay, aber ja, gibt es da noch andere Veranstaltungen, wo vielleicht auch Öffentlichkeit, wir können das ja ein bisschen auch nutzen für eure Initiativen. Thorsten ist ja weiter auch hier mit dabei, wenn dir was einfällt, irgendwie, wenn gerade bei manchen Arbeitsbereichen von euch wirklich Mangel an Leuten ist, dann ruft ruhig auf zum Mitmachen. Ja, also generell kann ich sagen, dass wir immer offen für Leute sind, die Lust haben, ein bisschen was zu machen. Also wie gesagt, bei uns geht es halt so ein bisschen um sozialpolitische Arbeit. Wir machen auch noch viele Kunstaktionen und bereiten gerade eine größere Aktion im Stadtraum in Weimar vor, die ist so kurz vorm Lounge quasi. Da könnt ihr gespannt sein. Genau, und ansonsten machen wir auch ganz andere Sachen wie öffentliche Stellungnahmen, reagieren auf gewisse Geschehnisse, die so hier in der Stadt passieren. Und so als einen letzten Punkt noch, unterstützen wir auch gern die Eigeninitiative von Geflüchteten, die Lust haben, was zu machen und aber noch nicht so recht, die wissen nicht genau, wohin sie sich wenden und was können sie überhaupt machen, und denen bieten wir so ein gewisses Forum und unterstützen die und suchen Leute, die Bock haben mitzumachen. Mhm. Und da kann ich ein Projekt gerade vorstellen von einem Freund, der auch bei uns in der Initiative mit vertreten ist, Hugo. Der will zum Tag der Roma am, ich glaube, 6. März, will er ein Theaterstück aufziehen, wo im Prinzip so eine typische Familienszene einer Roma-Familie dargestellt wird, aber hauptsächlich mit deutschen Darstellern, um mal so ein bisschen die Perspektive zu wechseln und einfach das mal ein bisschen Leuten näher zu bringen. Und dafür sucht Hugo noch Leute, die Bock haben mitzumachen. Muss jetzt nicht großes schauspielerisches Talent da sein, sondern das wird zusammen ein bisschen erarbeitet. Und genau. Man könnte noch ergänzen, dass es halt in Weimar ziemlich einmalig ist, ne? Dass wir an der Studierendenvertretung eine eigene Initiative für Flüchtlinge haben. Ne? Also das hat Erfurt nicht und das hat Jena so als eigene Initiative, der Stura da auch nicht. Mhm. Also es ist schon ziemlich einmalig. Ne? Also es ist auch einer der ersten damals gewesen in Thüringen, und die machen ja 2014, 15 mal viele Aktionen, sind auch presserelevant. Also man erinnere sich nur mal an die Aktion am Theater irgendwie. Da hatte das Theater rausgehangen, die Grenzen sind offen. Und die Flüchtlings-Indie hat dann das transparent ergänzt, aber für wen? Also das war schon ziemlich gut damals und ist auch gut angekommen. Also so nochmal. Und es ist ja auch nie die einzige Indie, die sich zu diesem Themenbereich in Weimar beschäftigt. Genau, so. Also es gibt ja noch We Help, und die machen mehr unkomplizierte, direkte, mehr in die soziale Richtung gehende Arbeit, was so Organisationen angeht. Ist meiner Meinung nach beides extrem wichtig. Ja, genau. Und genau, wir konzentrieren uns halt ein bisschen mehr auf die politische Dialogarbeit, und da ist das eigentlich ziemlich gut aufgeteilt, und bin ich auch sehr froh, dass das so ist in Weimar. Okay. Ich würde sagen, wir verstreuen uns noch mal ein bisschen noch, weil du bist ja dann auch noch in einem anderen Referat oder in einem anderen Fachbereich, in einem, wie ich es gerne nenne, Ministerium, in einem anderen noch dabei. Vielleicht kannst du uns dafür noch ein bisschen dann nach der Musik erzählen. Mhm. Aber nur noch mal Musik. Wie gesagt, diese ist ausgewählt von unseren Gästen hier im Studio. Das ist die Lieblingsmusik derer, die hier vom Stuku bei uns zu Gast sind. Times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Twice. Zu Gast bei Bauhaus FM, der STUKO, der Bauhaus Uni Weimar, mit in persona hier mit Michael Riechmann und Thorsten Zerm, hier bei mir im Studio. Genau, ich hatte gerade noch angedeutet, du, Michael, du bist noch in einer anderen, sagen wir mal, ja, beschäftigst dich auch mit anderen Themen parallel zum Studium. Was ist denn das noch? Genau, also ich glaube, wo du darauf hinauf wolltest, das Direktorats-AG, da bin ich allerdings nicht selber drin, sondern das ist Marie, die auch bei uns in der Initiative für Flüchtlinge ist. Ich habe eben noch mal ein bisschen mit dir Rücksprache gehalten, kann dazu halt auch ein bisschen was sagen, weil es auch relativ interessant ist, denke ich. Einmal, was Direktorats-AG ist, das ist so das Gremium, das offizielle Gremium, was sich jetzt in Weimar von Seiten der Bauhaus-Universität mit Geflüchteten auseinandersetzt und prüft, was es für Möglichkeiten gibt, denen zu helfen und mit so den Part der Eingliederung zu übernehmen. Und sei es in Bezug auf die Sprachkurse einmal, die jetzt schon freiwillig stattfinden, oder auf Studienmöglichkeiten und Gasthörerschaften, solche Sachen. Und dazu sagen, was wir da machen, ist so ein bisschen das Bindeglied darstellen, weil viele von den hauptsächlich Lehrenden oder Hauptverantwortlichen der Uni, die damit drin sitzen, in der Rektorats-AG, haben mehr so den Blick von außen auf Geflüchtete und sind nicht so ganz, haben nicht so ganz den Bezug, den direkten Bezug zu Geflüchteten. Und da wir halt viel mit Geflüchteten arbeiten, können wir da oft noch einen anderen Blickpunkt mit reinbringen, was auch extrem wichtig ist, was sich auch in vielen Bereichen widerschlägt, wie Direktorats-AG arbeitet oder was da für Meinungen vorherrschen. Zum Beispiel kann man die Webseite so als ein Beispiel nehmen, wo relativ detailliert aufgeschrieben ist, was die Uni denn alles macht. Vielleicht kann man das nur kurz vielleicht andeuten, was es da an der Uni gibt. Also zum Beispiel die Sprachunterrichte, die angeboten werden. Werden die von der Uni angeboten? Oder? Genau, was jetzt halt schon gibt, sind einmal die Sprachkurse. Das ist eine Initiative ursprünglich von Studenten gestartet, wo die Uni mit eingestiegen ist, was aber jetzt noch nicht offiziell über die Uni läuft, sondern da sind halt Studierende als auch ein paar Lehrende mit involviert. Und das ist ein recht pragmatischer Entschluss, einfach zu sagen, wir haben Räumlichkeiten, wir haben Leute, die das machen können, wir machen das einfach. Genau. Und da war beispielsweise gestern auch die Zertifikatsübergabe, das heißt, es ist jetzt abgeschlossen. Und da wurde auch beschlossen, dass es jetzt nächstes Semester weitergehen soll, weil das auch so ein bisschen im Raum stand. In welchem Zeitraum hat sich das ausgedehnt? Also wofür haben die Leute ihr Zertifikat bekommen? Für wie lange Unterricht? Oder? Das war jetzt über das letzte Semester. Und da gab es dann für die Geflüchteten ein Zertifikat und die Lehrenden, die das ja auch alles in ihrer Freizeit organisiert haben, da kann Thorsten vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, die bekommen das auch zum Teil angerechnet. Genau, also das ist ein ganzer Schwarm von Studierenden, meistens Bauhaus, also Urbanistik-Studierende, die ganzen Sprachkurse um Fiona Merfort und so organisieren. Und die stecken natürlich da unheimlich viel Zeit rein. Deswegen haben wir zusammen mit dem Rektorat halt überlegt, auch im STUKO, wie können wir das irgendwie zertifizieren oder wie können wir das entlohnen oder gutheißen. Und da sind wir jetzt in Diskussion mit dem Rektorat zu dem Ergebnis gekommen, doch einen normalen Wahlpflichtschein zu erteilen. Also jeder Studierende muss ja so und so viele Wahlpflichtkurse absolvieren, sein Studium abzuschließen, und die kriegen jetzt für das Engagement einfach einen Wahlpflichtschein. Und das ist doch mal eigentlich eine gute Lösung, wo wir eigentlich als Studierende auch mit zufrieden sind und was auch dann denen, die da Zeit reinstecken, auch im Studienfortgang. Und das wird doch so weitergehen im nächsten Semester? Ja, hoffen wir mal. Also wir sind da ganz froher Dinge. Wir haben auch noch ein paar andere Baustellen. Wir wollen den Flüchtlingen irgendwie versuchen, dass die mit Bus und Bahn fahren können. Und wir verhandeln deshalb gerade die Tosca-Karte und das VMT-Ticket neu. Jetzt ist ja das große Problem, die Studierende an sich haben halt keinen Studierendenstatus. Die sind halt nicht eingeschrieben. Dann hätten sie ja automatisch die Tosca-Karte. Die Geflüchteten, meinst du? Genau. Und das haben sie noch nicht. Und da sind wir gerade noch in Diskussion, dass wir irgendwie unkompliziert den Studierenden einen Studierendenstatus geben können. Dann haben sie nämlich automatisch auch die Möglichkeit, im Rahmen ihres Semesterbeitrags Bahn und Bus zu fahren. Also ist ja automatisch dann alles mit drin. Das ist gerade die große Diskussion. Also um den Studierenden auch ein bisschen zur Mobilität zu verhelfen. Allgemein, aber wie im normalen Tosca ist doch das Ticket mit drin. Oder du meinst, die Leute, die an den Deutschkursen teilnehmen, dass sie... Ja, die sind ja erstmal Geflüchtete. Die sind nur Geflüchtete, haben ja keinen Studierendenstatus. Deshalb können sie auch noch nicht mit Tosca-Karte, Bus und Bahn fahren. Ja, genau, klar. Und wir kriegen das halt in den Verhandlungen jetzt dem VMT und den Stadtwerken nicht beigebracht, dass wir doch bitte gerne die Studierenden auf Bus und Bahn fahren wollen, weil sagen die, nee, warum? Das ist ein Angebot für Studierende. Hm. Deswegen versuchen wir gerade den einfachen Weg zu gehen, dass sie irgendwie im Zuge einer Gasthörerschaft oder irgendwie die Studierenden den Studierendenstatus kriegen, weil dann haben sie automatisch auch die Tosca-Karte. Hm. Ja. Das ist aber noch nicht ausgegoren. Hm. Also vielleicht klappt es auch nicht, aber wir sind dran. Mhm. Mhm. Genau. Das ist ein gutes Stichwort mit der Gasthörerschaft. Das ist nämlich ein Punkt, der schon auf dem Weg ist, wo viel diskutiert wird, auch viel hin und her geschoben. Aber das ist wahrscheinlich, dass das zum nächsten Semester, zum Sommersemester kommt. Mhm. Die kostenlose Gasthörerschaft für Geflüchtete auch. Mhm. Aber vielleicht können wir noch mal kurz einordnen, die Situation in Weimar überhaupt mit Geflüchteten. Wie sind so die Tendenzen? Es gab ja eine vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten eine Vollversammlung, die ein bisschen versucht hat, darüber zu informieren, wie die Lage in Weimar überhaupt ist. Und ehrlich gesagt hat mich dann überrascht, dass das zahlenmäßig ja wirklich überschaubar ist. Also es ist räumlich für den Stadtbereich, also für mein Gefühl sind das ja Häuser, da kann man sagen, dass die hat man alle im einen Auge irgendwie, weil medial vermittelt rollen ja gerade Flüchtlingsströme, Wellen, Berge, Stürme über uns hinein und für Weimar dachte ich dann, auch das sind da wirklich überschaubare Zahlen. Ja. Also wisst ihr da ungefähr eine Tendenz? Eine Tendenz, ja, es gibt immer keine offiziellen Zahlen zurzeit. Die Tendenz ist so für Weimar 850 bis 900 Geflüchtete insgesamt, wovon... Also die dann da sind. Die da sind, genau. Mhm. Und davon sind dann wiederum 150 im Heim der Ettersburger Straße und knapp 250, was aber tendenziell immer gerade ein bisschen zunimmt, in der Nordstraße. Mhm. Und gerade die Nordstraße ist halt ziemlich problematisch, weil das eine alte Schule ist und die Leute da auf relativ engem Raum massenhaft in ihren Zimmern untergebracht wird. Mhm. Und generell eben auch immer ein bisschen am Stadtrand und damit macht es wieder auch Sinn, da irgendwie ein Ticket anzubieten. Mhm. Und das haben Sie über Ihren eigentlichen Status als Geflüchteter, haben Sie kein Ticket. Das würde dann erst über die Uni. Da wird zurzeit provisorisch mit Fahrrädern irgendwie versucht, Ihnen zu helfen, aber ansonsten haben die nichts. Sie müssten sich ganz normal ein normales Busticket kaufen, was natürlich für Ihre Verhältnisse viel zu teuer ist. Also so richtige Mobilität haben Sie nicht. Genau, das schränkt halt, gerade wenn man solche Sachen sieht wie die Vorkühe, die halt auch mal ein bisschen länger gehen kann oder ich meine, das Bedürfnis mal am Wochenende irgendwie rauszugehen und länger als 10, 11 Uhr was zu machen. Ich habe jetzt gerade die Buslinienzeiten nicht im Kopf, aber zum Teil gehen die ja nur bis 8, wenn man da hochfahren will und da ist man schon extrem eingeschränkt und wenn man am gesellschaftlichen Leben auch teilnehmen will, was ja wichtig für die Integration auch ist, muss da irgendwie was passieren. Ja, so, fallen dir noch andere Schwerpunkte jetzt ein zu der Thematik? Genau, zu der Thematik noch, was die Geflüchteten angeht, ist die Uni auch noch so ein bisschen immer auf dem Standpunkt, es will ja keiner studieren, weil die kommen ja nicht zu unseren Sprechzeiten, wo wir dann immer so ein bisschen nachhaken müssen, wo wir als Bindeglied wieder ins Spiel kommen. Auf der Website ist es so angelegt, dass wir uns ein bisschen selbst darstellen, was wir alles machen. Aber wenn jetzt ein Geflüchteter auf die Uni-Webseite geht, kann er damit überhaupt nichts anfangen. Das heißt, aus der Sicht Geflüchteter ist das als Leitfaden relativ unnütze. Das gefällt mir. Also ist mir ja auch irgendwie teilweise manchmal ein Mysterium, die das Webseite. Heißt, es müsste einfach mal konkret dargelegt werden, was sind Ansprechpartner, wo kann man sich melden und klar herausgestellt werden, das ist auch für alle offen. Also zur Studienberatung kann jeder gehen, sowohl Leute aus Weimar, Leute, die hierher kommen zum Studieren, als auch Geflüchtete. Und da gibt es dann eine umfassende Beratung und auch, was im Rahmen der Bosnien-Universität möglich ist. Und wie ich gehört habe, gibt es auch an manchen Fakultäten auch das Angebot, dass Leute eben jetzt auch hier anfangen können, sich zumindest in die Veranstaltung mit reinzusetzen und dabei zu sein und dafür das auch angerechnet zu kriegen, wenn sie eine Vorbildung in dem Bereich hatten? Genau, da bin ich jetzt noch nicht ganz auf dem neuesten Stand, wie das funktioniert. Es gibt auf jeden Fall die Planung, dass es auch vorbereitende Kurse geben soll, die dann auf ein Studium hinführen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das ist oft auch von Professoren abhängig, dass man sich einfach jetzt unabhängig von der Gasthörerschaft in Kurse mit reinsetzen kann, einfach interessehalber ein bisschen sich vorzubilden. Genau. Fällt mir ein, weil ich auch persönlich auch Leute kenne, auch aus Syrien, die einfach Architekten sind und die sagen, okay, ich darf nichts machen. Ich meine, das ist ja einfach auch gut, am Ball zu bleiben, auch in dem Fach. Und wenn man sich da einfach nur reinsetzen kann, hilft das natürlich super weiter. Und allein schon ein bisschen was zu tun haben, sich auch ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben in seiner Profession, ist ja auch schon immer extrem viel wert. Ja. Deswegen ist es da wichtig, dass die Uni auch mitarbeitet, genau. Was aber auch auf einem guten Weg ist, denke ich, zum Beispiel beim Hochschulinformationstag, der jetzt im März ist, wird es auch eine eigene Infoveranstaltung für Geflüchtete geben und einen Infotisch, wo man sich informieren kann. Und ich sehe uns da auf einem guten Weg. Mhm. Okay. Also da macht bestimmt die IFF und auch WeHelp wieder einen Infostand und da kann man sich nochmal über den aktuellen Stand informieren, über Sprachangebote und pipapo. Tatsächlich gibt es auch einen offiziellen Infostand von der Uni dann direkt, was die, die legalen Sachen so von der Unipolitik betreffen, jetzt mal außerhalb von unserem Rahmen gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann auch noch dabei sind, um halt andere Bereiche abzudecken, aber das ist jetzt noch nicht genau ausgeplant. Ein Traum. Okay, wenn dir jetzt nichts noch auf dem Herzen liegt, würden wir uns vielleicht wieder ein Lied anhören. Genau. Mach doch. Dann machen wir das. Nicht pennen? Hör Bauhaus FM auf 106,6 Megahertz. I've got a heart to love you. Noch fast eine Stunde Neues vom Stuko gibt es hier für Bauers FM heute am Mittwoch, dem, soweit ich das überblicken kann, der 3. Februar schon begonnen hat. Wir haben wieder einen kleinen Wechsel durchgeführt, aber fassen noch mal kurz die Sachen zusammen, die Michel vorhin erzählt hat, wo von den ganzen Aktionen, die er macht, wo man sich vielleicht ganz konkret hinwenden kann, wenn man da mehr Informationen will, mitmachen will. Genau. Wie gesagt, wir treffen uns jeden Montag und jeden Dienstag, jeden ersten und dritten Dienstag im Monat haben wir unser offenes Plenum für Leute, die interessiert sind, einfach mal unkompliziert mit uns zu quatschen, was wir im Genauen eigentlich machen, Lust haben, auch mit anzupacken und ein bisschen mitzumachen, auch mit eigenen Ideen. Das ist jeden ersten und dritten Dienstag im Monat. Ganz konkret würde ich jetzt nochmal zum nächsten offenen Plenum mit KÜFA in 2 Wochen einladen am Dienstag. Das ist dann auch gleichzeitig das letzte vor den Semesterferien, weil da pausieren wir ein bisschen. Und dann zum Semesterstart geht es dann wieder voll los. Das ist im Projekt 1 in der Schützengasse 2, für die, die es noch nicht kennen. Genau, da kann man einfach hinkommen. Dann Man kann auch Hunger mitbringen. Man kann auch Hunger mitgeben. Es gibt immer richtig gutes Essen. In letzter Zeit, wie gesagt, sehr international, syrisch und irakisch, die letzten beiden Male. Genau, dann, wenn man so Lust hat, einfach mal auf uns zuzukommen oder generell informiert zu bleiben, dann gibt es einmal unsere Webadresse. Das ist die iff.bau-ha.us, also if.bauhaus. Quasi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das muss ich mir aufschreiben, das muss ich vielleicht sogar damit veröffentlichen auf unserer neuen Webseite, die ich ja nur nebenbei erwähnen möchte. Nochmal, also buchstabieren Sie bitte nochmal. iff.bau-ha.us. die ist in letzter Zeit von uns ein bisschen vernachlässigt worden. Das ist immer gut. Da stehen aber vor allem viele Sachen drauf, die wir schon gemacht haben und wird jetzt aber gerade, wir sind aktiv dabei, die wieder auf den neuesten Stand zu bringen und da kommen jetzt demnächst auch unsere ganzen aktuellen Sachen wieder mit drauf. Dann relativ in time ist immer unsere Facebook-Page. Ich hab's befürchtet. Das ist auf der einen Seite schade, aber man erreicht einfach viele Leute. Ja, klar. Und das ist einfach das Mittel zum Zweck jetzt. Da findet man uns unter Initiative für Flüchtlinge Weimar. Am besten in einem Wort geschrieben. Da sind wir auch immer erreichbar, nehmen auch Nachrichten entgegen oder ja Vorschläge für Aktionen oder sowas. Vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen dann nach der Sendung hier und dass ich das alles in einem Posting auf die Webseite stellen ja, kann. Genau, das von auch allen Referaten und Möglichkeiten, die hier irgendwie einladen zum Mitmachen, dass man genau. Das geballt hat. Dann habe ich noch kurz die E-Mail, um das zu vervollständigen. Mhm. Das ist die flüchtlingsinitiative.weimar@gmx.de. Wie gesagt, dann auch auf der Seite von Bauers FM nochmal nachzulesen. Generell kann ich nur sagen, wir sind offen für alle, die Lust haben, mitzumachen. Jeder kann sich jederzeit mit seinen eigenen Ideen auch einbringen. Wir sind da offen für neuen Input auch. Und jetzt will ich nochmal kurz Werbung machen für Jugos Theaterstück. Wer Lust hat, bisschen Theater zu spielen und zum Tag der Roma im April dabei ein kleines Stück mitzuwirken, kann sich gerne auch bei unserer Webseite, bei unserer E-Mail-Adresse melden oder über Facebook, wie ihr wollt. Die Kontaktdaten habt ihr. Genau, das war's von mir soweit. Okay, eigentlich. Das ist eine ganze Menge Angebot. Ja, wir versuchen das nochmal zusammenzuraffen und dann irgendwie in den nächsten Stunden dann auf die Webseite auch zu stellen. Dann vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Genau, wir haben schon einen weiteren fliegenden Wechsel gemacht. Du kannst gerne noch da bleiben, vielleicht fällt dir auch noch was ein zur Thematik, wenn du es nicht ganz eilig hast. Und zu uns gekommen ist jetzt noch Freddy Sukop vom Referat Haus. Genau. Und ich habe gefragt, was das Musikstil ist, Referat Haus. Würde ich mir so ästhetisch interessant vorstellen. Aber nein, du beschäftigst dich vor allen Dingen auch mit der M18, oder? Genau, richtig. Also ich bin jetzt seit circa einem Jahr dabei. Macht das Hausreferat vom Stuko quasi delegiert worden und ja, ich bin halt derjenige, der sich um die Belange des Hauses kümmert, gerne als Pöbelreferat bezeichnet, oder als Müllmann, sagen wir mal so. Wieso Pöbel? Pöbel, weil ich derjenige bin, der immer sagt so von den, ey Leute, da müsst ihr aufräumen, könnt ihr das mal wegräumen, hier sieht's aus und so. Besonders das Kaffee, muss man dazu sagen. Okay. Aber das ist alles sehr human, deswegen. Aber wie gesagt, das sind nur ein paar meiner Titel. Mhm. Genau. Und das ist ein relativ kleines Haus, wenn man es von der Straße sieht, aber es sind allerlei Innis und Räume drin. Richtig. Das ist eine Sache. Viele Leute kennen eben halt nur in der M18 das Café. Ist auch natürlich die größte Initiative quasi, die wir haben. Und den Konto unten sind zwar die beiden Sachen, die am einsichtlichsten sind. Mhm. Aber es ist eben halt nicht nur das Café und der Konto. Wir haben unter unserem Dach, also unter dem Dach des Stukus quasi auch, haben wir Innis und Referate, die eben halt unter dem Stuko agieren. Und da zum Beispiel wie zum ersten, die Referate sind so, sag ich mal, so ein bisschen die ausführende Gewalt. Hm. Und da haben wir eben halt zum Beispiel, das war ja auch gerade eben, der Thorsten Zern war ja auch schon da. Und welche Gewalt führt er aus? Er ist hier Referat Hochschulpolitik. Ja, klar, aber immerhalb da im 18, das ist einfach ein Arbeitsort für genau, viele. Richtig, also wie gesagt, der Stuko ist ja eben halt unser Beschlussgremium, sage ich jetzt mal. Und wir sind dann eben halt die Leute, die was umsetzen. Genau, wie zum Beispiel ich mit dem Haus. Dann haben wir zum Beispiel unser RevPol-Info, Referat für politische Bildung. Mhm. Und noch viele weitere. Und dann kommen eigentlich schon die Innis, wo wir, glaube ich, gerade 20 Stück haben, wenn ich mich nicht irre. Mhm, ja, der Weihnachtskalender ist ja voll geworden, ne? Also ja, es waren, waren sogar 24 gerade. Ich glaube, wir waren, nein, ich ernte hier Kopfschütteln von, um Gottes Willen, müsste ich rechnen. 28? Ja, okay. Ja, auf jeden Fall, ja, wir sind auf jeden Fall ein paar und das Größte ist eben halt das Kaffee. Und ja, wie gesagt, auf unserer 18-Seite uni-weimar.de kann man auch einmal alles nachlesen. Mhm. Wie gesagt, da haben wir das Café. Wir haben oben im ersten Stock, auch relativ wichtig und schon jahrelang dabei, der Maschinenraum, wo ich auch selber Mitglied bin. Mhm. Da sind wir, das ist unsere Nerd-Ecke. So ein bisschen. Kann man das schon Hackerspace nennen? Es ist ein bisschen, in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen, was auch ein bisschen schade ist, aber da sind wir gerade dabei, eben halt neuen Content so ein bisschen reinzubringen. Legt mir auch total am Herzen, das hier in das Bauhaus FM zu integrieren, irgendwie was da vor sich geht, als großer Freund von Open Source und sowas fände ich das toll, wenn sich das hier im Programm von Bauhaus FM kann ich auch gleich mal eben einschieben, wir haben heute Abend im Maschinenraum, ich glaube um 19 Uhr haben wir unser Plenum. Müssen wir machen. Naja, und da kann man auch gerne immer mal vorbeikommen. Ist immer der erste Mittwoch im Monat. Einfach im Maschinenraum vorbeigucken, wie gesagt. Auch bei Problemen kann man gerne uns mal kontaktieren. Wir haben jetzt auch schon ein paar Leuten mal aus dem Neu-Delhi bei Projekten geholfen und dergleichen. Genau. Ja, mir auch schon eine verschütt gegangene Festplatte wiederhergestellt, die verschlüsselt war und ich nicht mehr wusste, wie ich das außerhalb des Rechners hinkriegen kann. Stimmt. Ist mir gerettet worden. Ja. Genau, was haben wir noch? Natürlich die Technik auch einer der berühmteren Initiativen, die wir haben mit Udo und Schorsch. Mhm. Wen haben wir noch? Space Kit Head Hub, auch eine der größeren. Da kann ich auch gleich mal ein bisschen Werbung für machen. Wie nochmal? Space Kit Head Cup, das ist Weimarer Seifenkistenrennen, was immer am 1. Mai stattfindet. Kann ich auch gleich mal kurz zu einladen. Morgen um 18 Uhr im Garten der 18 bieten wir Würste und Bier an, unser Helferteam zusammenzustellen. Also wir brauchen immer wieder tatkräftige Unterstützer für den Aufbau der Party, Aufbau der Strecke, natürlich nachher auch wieder alles abbauen, Barschichten, Streckenposten und dergleichen. Und wie gesagt, da kann ich auch nochmal zu sagen, es gibt auch die exklusiven und berühmten Helfer-T-Shirts nachher im Anschluss für die Mithilfe. Aber wir haben, wie gesagt, wir haben relativ viele Bauhaus. FM ist ja selber eine Initiative vom Stuko. Mhm. Dann haben wir Hauchhaus, mit denen ich jetzt momentan ein bisschen zusammenarbeite. Da kommt wahrscheinlich in der Februar-Sendung kommt nochmal ein neuer Beitrag über die M18. Es gab schon mal einen kleinen, aber der wird jetzt ein bisschen größer ausfallen. Mit denen arbeite ich. Ist der Flügel im Saal eine Inni? Nee. Nein. Nein. Das hätte ich jetzt schön gefunden. Nee. Ich meine, wenn der Flügel ein Inni wäre. Nee, der Flügel, der steht ja auch schon jahrelang. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre sind das schon. Er hat nämlich letztens unsere letzte Sitzung, die wir als Baus auf einem Inni gemacht haben, mit Klavierbegleitung eingeleitet. Das war sehr lustig. Wir haben versucht, die Sitzung weiterzumachen, obwohl jemand Klavier geübt hat. Also, wir hatten dann noch mal eine kleine Aktion mit dem Flügel, die Restaurierung des Flügels. Mhm. Der wurde dann halt auch ein bisschen eingespielt, weil das Ding komplett verstimmt war. Und dann haben wir es halt restauriert. Der ist jetzt auch bespielbar, ist auch für jeden zugänglich, solange der Sitzungssaal offen ist. Mhm. Notfalls kann man mich auch einfach ansprechen, dann schließe ich den Sitzungssaal auf und dann kann man halt da ein bisschen sich hinsetzen, ein bisschen spielen. Wird das auch angenommen von Musikhochschulstudenten? Für den Fall? Relativ selten. Das sind meistens Studenten, die da am Flügel ein bisschen musizieren, ein bisschen rumklimpern. Mhm. Genau, richtig. Ja, dann gehen wir die Etage, ich glaube, die erste Etage sind wir durch. Ja, sind wir eigentlich so gut wie durch. Oben ist eben halt, da sitzt unsere gute Seele des Hauses, unsere Geschäftsführerin Sabine Schmidt. Da findet im Prinzip die ganze Büroarbeit auch quasi statt vom Stuko. Auch teilweise von den Fachschaften, woraus der Stuko ja, Fachschaftsräten, woraus ja der Stuko besteht. Und oben ist halt im Prinzip unser Büro, auch mein Büro. Da findet jetzt nicht viel mit Innis statt, aber wie gesagt, man kann auch mal vorbeigucken und mal ein bisschen mit uns quatschen. Ich bin da relativ häufig auch. Genau. Mich hatte jetzt mal jemand angesprochen, was mit dem Garten vor sich geht. Da gab es doch mal eine Ausschreibung, oder Gottes Willen, ich habe ins Wespennest gestochen. dass da irgendwie mit dem Außenbereich was passieren soll. Wie ist der Stand der Dinge da? Der Zustand der Dinge, also der Garten, wie gesagt, der ist ein bisschen über die Jahre in Mitleidenschaft gezogen worden, wegen eben halt der hohen Frequenz an Besuchern durch das Café eben halt. Das soll jetzt auch ich will jetzt auch nicht mit dem Finger auf die zeigen. Er ist halt in Mitleidenschaft gezogen worden und da hatte eben halt das Café eine Ausschreibung veröffentlicht. Dann könnt ihr auch, wir hatten das ja schon in der Sendung, auch über Abzäunen nachdenken. Einfach einen großen Zaun drumherum machen, damit der Außenbereich geschützt bleibt. Wäre das eine Idee? Nee, nicht. Also, wie gesagt, wir hatten hier Ausschreibung und die ist leider ein bisschen im Sande verlaufen. Wir sind auch, was das angeht, mittlerweile ein bisschen eingeschränkt, weil wir oder die M18 und auch der Garten ziemlich eingebunden wird für Bauhaus 100. Da müssen wir im Moment sehr, sehr viel Rücksprache mit den Liegenschaften halten, beziehungsweise mit der Arbeitsgruppe für Bauhaus 100. Was ist Bauhaus 100? Eben halt das Jubiläum von Bauhaus, was 2019 stattfindet. Und da werden wir auch wahrscheinlich eingebunden und hoffentlich werden wir noch eingebunden, sagen wir mal so. Wir haben bis jetzt noch nichts von denen gehört, deswegen. Das wird dann wahrscheinlich auch noch so ein kleiner Arbeitsbereich von mir dann auch in Zukunft werden, damit nicht alles komplett abgerissen wird quasi. Da vielleicht auch das Ausfaden der Ausschreibung, dass da irgendwie einfach neue Pläne in den Schubladen schon sind. Ich merke gerade, dir wird schon durstig, vielleicht unseren Zuhörern auch. Da spielen wir noch ein bisschen Musik, wir können uns etwas auffrischen und dann geht's weiter mit der Stuku stellt sich vor bei Bauhaus FM. Bye. Willkommen zurück bei Bauhaus FM mit der Sendung, in der sich der STUKO der Bauhaus Universität Weimar vorstellt. Und wir haben wieder einen Wechsel durchführt und jetzt ist gerade nur Freddy Sukop bei mir, der für das Referat Haus spricht hier. Wir haben jetzt gerade schon während der Musik drüber gesprochen, dass es da auch, aufmerksame Gäste haben es bemerkt, in der M18, dass manchmal zum Beispiel ja Dinge kaputt gehen und so weiter. Und ja, ein unerfreuliches Thema. Ja, ein sehr unerfreuliches Thema. Ein Problem, was wir eigentlich nie so extrem hatten. Also wir haben relativ viel Vandalismus und Gewalt unter den Gästen oder auch eben halt gegen das Eigentum der 18. Was man ja auch mal eben kurz dazu sagen muss, wollte ich eigentlich am Anfang sagen, dass wir Studenten da ein sehr, sehr großes Privileg haben. Es ist einzigartig, das Wort ist, glaube ich, heute auch schon ein paar Mal öfter gefallen, wie ich das mitbekommen habe. Einzigartig auch in Deutschland. Wir sind quasi die einzige Studierendenschaft, die irgendwie ein Gebäude für sich alleine hat, was auch selbstverwaltend ist, muss man auch dazu sagen. Ich finde es persönlich sehr, sehr schade, dass Leute, es sind nicht nur Studenten, es sind eben halt auch Leute außerhalb der Universität, die im Prinzip dieses Privileg nicht zu schätzen wissen. Das ist ein bisschen schade, weil da haben wir eben das Problem, dass, wie viele Gäste es wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, unsere Klotür vom Herrenklotür, dann haben wir unsere Tür zum Garten, die ist jetzt auch im Moment ein bisschen defekt. Man hört auch an, ja, und die Tür knallen. Es ist ein bisschen schade, dass irgendwie das alles nicht mehr so ganz wertgeschätzt wird von unseren Gästen, besonders von den Partygästen, dass da eben halt nicht so drauf geachtet wird. Das Haus platzt ja manchmal wirklich aus seinen Nähten. So irgendwie gerade, ich glaube, die Backup-Party war ja auch wirklich relativ gut besucht, mit dem gesamten Garten voll und das Café komplett voller Menschen. Also da haben wir ja besonders auch immer unseren Architektenfreitag, das ist der Donnerstagabend, der ja immer hoch frequentiert wird. Und ja klar, das was kaputt gehen kann, ist klar, wenn eben halt so viele Leute da sind. Aber ich denke mir, ab und zu nimmt das schon ein bisschen Überhand. Also das mit der Klotür ist jetzt zum Beispiel auch schon zum dritten Mal. So. Und wie läuft das denn ganz pragmatisch irgendwie, wenn sowas kaputt geht? Wer kommt für die Kosten auf? Da haben wir unsere Liegenschaft ganz gerne in der Hinterhand. Das Problem ist aber, die machen es auch nur bis zu einem gewissen Grad mit, weil die sich dann auch irgendwann sagen, so von denen, ja. Und wer oder was ist die Liegenschaft? Ist die wirklich? Liegenschaften ist im Prinzip die Verwaltung, die sich um alle Häuser, Gartenanlagen auf dem Unigelände kümmern. Genau, da gehört eben halt zum Beispiel die 18 zu, VDV, Campus Office und dergleichen. Also die, wenn es irgendwie ein Problem mit dem Gebäude von den Liegenschaften gibt, dann kümmern die sich eben halt darum. Genau. Und wie gesagt, die machen es halt nur bis zum gewissen Grad mit. Wie gesagt, jetzt beim dritten Mal war es dann auch schon wieder ein bisschen schwierig. Wie gesagt, die 18 leidet, so haben wir es auch mal irgendwann in der E-Mail betitelt, was ich persönlich sehr, sehr schade finde und deswegen sitze ich jetzt auch wahrscheinlich auch hier, damit wir so ein bisschen wieder unsere Gäste sensibilisieren dafür. Da hat die warme Jahreszeit noch gar nicht richtig begonnen. So, dass man, ich glaube, das zieht natürlich, finde ich, auch ganz schön in dem 18, dass man eben auch draußen, zwischendrin und draußen hin und her wandeln kann. Genau, richtig. Draußen sitzen kann, das ist natürlich ein attraktiver Ort auch im Sommer oder in der wärmeren Jahreszeit. Ich persönlich freue mich auch schon wieder auf den Sommer, um eben halt nachmittags in der Sonne zu liegen. Das finde ich immer persönlich ganz schön. Da freue ich mich auch schon wieder drauf, weil es im Moment halt ja nicht geht. Man wird auch öfter mal wieder in der 18 gegrillt. Ist ja wirklich auch eigentlich ein Ort, zumindest als ich hier anfing, war das erste, der erste Ort so, irgendwie mit sozialem Leben, war dann wirklich der Studi, keine Ahnung, was das für eine Veranstaltung war. Die erste Woche, dass man dort halt auch auf der Mauer, auf der M18 sitzt und sich anguckt, Gott, wo bin ich denn hier hingeraten? Ja, und genau. Somit ist der Ort erstmal verbunden mit einem und man kann auch wieder hingehen. Ja, genau. Also dafür ist es ja eben halt gedacht, dass es eben halt zum Networken, neue Freundschaften schließen, den Initiativen beizutreten, wovon wir ja relativ viele haben, um da eben halt so ein bisschen am ich sag jetzt mal, außerhalb des Unilebens ein bisschen teilzunehmen, um sich da so ein bisschen zu verwirklichen, was sehr, sehr schön ist. Also ich verbringe sehr, sehr viel Zeit in der 18, was ich auch sehr schön finde, weil man lernt sehr, sehr viele nette Leute kennen und ich mag auch dieses Vernetzte sein. Man hat irgendwie, ich habe ein Problem und ich weiß, wen ich ansprechen muss. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Und du sagst, seit anderthalb Jahren bist du jetzt dabei. Genau, dort, richtig. Okay. Weil ich so Geschichten gehört habe, dass sich das schon auch ein Wandel in der Attraktivität und in den Studenten bezüglich des Mitmachens so ein bisschen vor sich geht. Also gerade an der Bar arbeiten ist, denke ich mal, schon auch ein toller Job sein. Ist natürlich auch sehr anstrengend, aber hat so ein bisschen an Attraktivität. Aber was gesagt, der Zulauf von Leuten, die mitmachen. Ja, also wir haben in allen Initiativen, wie auch im Kaffee, so ein bisschen das Problem, dass uns so ein bisschen der Zulauf fehlt. Vielleicht liegt es einfach auch, dass wir nicht genug Werbung machen für unsere Initiativen, für die M18. Aber wir hatten jetzt halt auch einen Generationswechsel quasi in der 18. Mhm. Die habe ich eben halt noch kennengelernt. Das sind so ein bisschen unsere Urgesteine. Mhm. Die sind jetzt alle so nach und nach, tropfen die halt weg. Manche sind im Ausland, einige gehen jetzt arbeiten, fangen ihren Master woanders an und das tröpfelt im Moment so ein bisschen weg. Und jetzt haben wir immer halt diesen Generationswechsel, dass neue Leute kommen, was gut ist auf jeden Fall. Findet das so parallel mit dem Ausfaden des Diplomstudenten statt? Oder ist das schon? Nee, das ist eigentlich schon, das durch. Genau, damit haben wir eigentlich keine Probleme. Mhm. So, aber wie gesagt, wie dieser Generationswechsel, der ist schön auf jeden Fall. Mhm. Kriegt man mal wieder ein bisschen frischen Wind rein, aber so diese Urgesteine, die wirklich andauernd in 18 rumgehangen, du bist in die 18 gegangen und hast gesehen, oh, der ist schon wieder da, der ist schon wieder da, die immer rumhängen. Die sind halt relativ selten jetzt nur noch da. Aber wie gesagt, der Generationswechsel ist auch ganz gut. Die Frage, ob das irgendwie für alle Innis gerade gilt. Also Bauhaus FM-Innis hat auch gerade einen Wechsel stattgefunden dieses Semester. Wir versuchen auch, das irgendwie neu aufzubauen, vielleicht auch an das neue Jahrtausend, wie gesagt, anzupassen, wie ich schon geschrieben habe, mit der Webseite halt irgendwie. Ist ja auch eine Riesenchance darin, ne, dass man sich irgendwie neu erfindet und dann vielleicht auch Ballast über Bord wirft und sich neu aufstellt, neue Strukturen schafft. Genau, richtig. Das ist natürlich bei so einem komplexen Gebilde wie den ganzen Innis und das in dem Haus natürlich eine super Aufgabe oder Herausforderung. Aber gut, komplex ist, muss ich persönlich sagen, ist es nicht, das ganze Gebilde. Also wir haben ein Stucco, dann die Fachschaftsräte und dann kommt so ein bisschen... Ja, aber genau, ich meine, du steckst halt drin. Wir hatten ja schon mal eine Sendung hier zu dem Thema gemacht und bis jetzt habe ich noch nicht alle Gremien verinnerlicht und die Struktur durchleuchtet. Das ist schon, ich meine, andererseits ist es eine Vielfalt an Möglichkeiten der Teilhabe und des Mitmachens da. Wo es komplex wird, sind eher so die externen Gremien, wo der Stucco dann nachher vertreten ist. Aber da kommt nachher noch der Dirk zu. Genau, das ist eine schöne Überleitung. Ich glaube, haben die noch was zu M18 oder liegt noch was auf dem Herzen? Ach, ich würde einfach mal sagen, so der Studierendenschaft, die jetzt auch gerade alle zuhören, auch Nicht-Studierende, kann auch gerne kommen. Kommt einfach mal irgendwie in der 18 vorbei, auf einen Kaffee, auf ein Bier. Mhm. Besucht unsere Initiativen, besucht die Pläne von den Initiativen und habt einfach eine schöne Zeit dort. So, bezüglich des Hauses kann man ja vielleicht auch ein bisschen drauf auf uns selber achten, auf unseren Nebenmann. Was macht der eigentlich gerade mit der Tür? Genau. Oder was macht der mit seinen Gläsern? Genau, so. Richtig. Genau, das wäre auch was. Ja, dann erstmal Musik. Du hast vorhin gerade jubiliert, als die Musik lief, weil das war einer deiner Musikwünsche. Ja, was war das? Das jetzt gerade. Der erste Song war Kill It Kid. Mhm. Jetzt habe ich gerade den Titel nicht im Kopf. Leider nicht. Aber sehr schöne Band, kann man sich anhören. Okay. Wir lassen uns jetzt überraschen. Wir übrigens haben es noch gar nicht erwähnt. Michael Mattei übrigens an der Technik, der uns hier mit Musik beliefert von draußen. Und Dankeschön. Mal sehen, was er jetzt spielen wird. Is his wallet leather? Is his wallet fat? For not a year later, it's got you lying on your back. You should have closed your windows and got another dog. You should have chained up all the doors and switched up all the locks. And how many times have I prayed? The angels would speed me away. Dream with the feathers of angels stuck beneath your head. The regulator swinging pendulum. Dream with the feathers of angels stuck beneath your head. The regulator swinging pendulum. Das Ende naht, aber nur von dieser Sendung, nämlich nach 20 Minuten haben wir für die Sendung und wir haben einen weiteren Studiogastwechsel durchgeführt. Jetzt bei uns noch dazu zu Dirk Slawinski. Hallo. Und weiter mit dabei Freddy Sukrop von der M18. Ja, wir besprechen die ganze Sendung schon lang die Arbeit des STUKO, der Bauhaus Universität, mit all seinen vielfältigen Aufgaben und Dirk wird jetzt ein bisschen was über die Fachschaftswahlen erzählen. Genau, denn bald ist es schon wieder soweit. Die Fachschaftswahlen 2016 werfen ihre Schatten voraus. Wir haben jetzt schon vor ein paar Wochen haben wir uns in einem Orga-Team für die Fachschaftswahlen zusammengefunden. Mitglieder von Referaten und Stukoten sitzen da drin. Und wir haben quasi jetzt diese Problematik aufgegriffen, dass die Fachschaftswahlen immer so einen bitteren Beigeschmack hatten die letzten Jahre, weil wir nur eine Wahlbeteiligung von 20% haben. Mhm. Das ist Ich hab zu den 80% gehört. Ich gestehe. Ist ganz schlecht. Ja, und wir haben uns das große Ziel gesetzt, da etwas dran zu ändern. Allgemein haben wir jetzt schon mal so einen groben Zeitplan schon mal aufgestellt. Die Wahl wird voraussichtlich, das müssen wir noch mit der Uni absprechen, vom 2. bis zum 4. Mai dieses Jahr stattfinden. Also im Sommersemester dann wird es wieder diese drei zusammenhängenden Tage geben, wo die Studierenden die Möglichkeit haben, ihre Vertreter in die Fachschaftsräte hineinzuwählen. Gibt es eigentlich eine Chance für mich als Wähler, meine Kandidaten nochmal in einer Art Vorstellung leibhaftig zu erleben? Also dieses Jahr haben wir direkt geplant, mal eine etwas größere Wahlkampagne zu machen. Mhm. Die letzten Jahre ist es ja immer so standardmäßig gewesen, dass man sich hat so im April herum haben sich die Kandidaten aufstellen lassen, dann hingen so ein paar Tage die Plakate. Eben genau. Also das ist ja eher so eine ästhetische Entscheidung zwischen jemand mit langen oder kurzen Haaren. Aber irgendwie, worin der gut ist, worin der Ahnung hat, erfahre ich ja davon nicht so wirklich. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr vorgenommen, dass wir mal versuchen, all unsere Kanäle für diese Wahl zu nutzen. Die Kandidaten haben die Möglichkeit, bis zum 8.4., ist relativ zeitig dieses Jahr, ihre Kandidatur einzureichen. Das heißt, die kriegen so einen Zettel, wo sie 10 Stimmen sammeln müssen von Leuten, die sie sowieso schon wählen würden, in die Fachschaftsräte hinein. Und sobald diese Leute aufgestellt sind, werden natürlich wieder diese Plakate gedruckt, was in dem Sinne Standard ist. Aber wir versuchen auch mit Medien wie Heraus TV, vielleicht auch mit Bauhaus FM, Absprachen zu treffen, dass dort Möglichkeiten gefunden werden, dass sich die Kandidaten vorstellen mit ihren Inhalten, was sie machen würden. Bei uns im Radio zählen nämlich keine Frisuren. Genau, da geht es nur um gute Stimmen. Aber wir wollen mal die Möglichkeit geben, auch mal mit Inhalten zu punkten und wollen auch zeigen, dass wir nicht irgendein langweiliges Gremium ist, was sich irgendwie alle ein paar Tage trifft und irgendwas Langweiliges entscheidet. Wir sind eine dynamische Gruppe, die immer was organisiert. Du musst jetzt aber selber schmunzeln dabei. Nein, das, weil es so ist, ganz einfach. Wir haben viele, die jetzt uns schon mal so während der Fachschaftsratssitzung mal zugeschaut und zugeschaut haben, die sagen, wir dachten, es ist so wie damals Schüler, Sprecher, einfach nur sinnlos entscheiden. Ihr seid ja eigentlich ganz dufte Truppen und es ist ja lustig und es ist auch interessant, was heute halt schon auch im Laufe des Tages alles gekommen ist für Themen Ilmenpark. Dann allgemein die ganze Hochschulpolitik sind ja aktuelle Themen, was wir besprechen, was wichtig ist. Und da kann man dann auch mitentscheiden als Student. Mhm. Ja, Studierender. Da gilt wie in der Politik halt, ne, wer sich nie engagiert, braucht sich auch nie beschweren dann über irgendwas. So. Wer? Ja, zum Beispiel engagieren. Wir suchen auch immer händeringend so Mitglieder, was schon vorhin Freddy angedeutet hat. Wir suchen gerade auch händeringend neue Referenten, Leute, die in den Referaten allgemein arbeiten. Mhm. Wir haben so viele Gremien, die besetzt werden müssen, vom Universitätsbibliotheksbeirat, Stadtbeirat, Senat. Da gibt es so viele Positionen, was man machen könnte. Aber für all diese Ämter gibt es auch immer eine begleitende Einführung. So, also ich werde dann nie reingeschmissen in das Amt, sondern ich kriege das auch erklärt, was ich dazu tue. Also die Kurzfassung wäre immer, wenn es wirklich mal schnell gehen muss, dass man einfach in seine Fachschaftsrede geht. Das sind immer Leute vom Fach, die einem das erklären können. Ja, da halt der Name. Aber genau. Aber dann wird es immer für frisch gewählte, die sich jetzt aufstellen lassen wollen, gibt es immer nach den Wahlen die sogenannte Klausurtagung, in dem die Möglichkeit besteht, da setzt man sich mit den alten Vertretern und die neuen Vertreter zusammen, fährt irgendwo hin, ist unter sich, macht ein bisschen Spaß, ein bisschen Party, aber lernt auch sein Amt kennen, in dem Sinne für die das komplett neu erleben. Freddy hat es schon ein bisschen angedeutet, was das für ihn was gebracht hat im Sinne von Vernetzung und so weiter. Kannst du das für dich auf den Punkt bringen? Nochmal dieses, wo du merkst, deswegen tust du das. Was hat das für dich dann persönlich auch gebracht? Ich muss sagen, die Hochschularbeit macht in dem Sinn ja auch Spaß, weil man halt auch in die verschiedenen Facetten und in die verschiedenen Ecken unsere Universität reinkommt, wo man als Autonomalstudent nicht hineinkommt und auch keinen Einblick hat. Mhm. Klar, durch Öffentlichkeitsarbeit werden auch die Studierenden informiert. Mhm. Bloß als Stukot oder als Fachschaftler sitze ich in der ersten Reihe, wenn wichtige Themen besprochen werden. Ob das Bauprojekte sind, wie zum Beispiel Renovierungsarbeiten in der Gutreichstraße, die Ilmenpark-Debatte oder auch allgemein irgendwelche Sachen, die nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Mhm. Und da ist es wichtig, meiner Meinung nach, da irgendwie sich schon mit einzuklinken. Mhm. Ja, aber bei den ganzen Themen, das klingt wirklich super spannend, irgendwie auch fürs Radio wieder. Denke ich immer dran, Referat, Öffentlichkeitsverteilung oder wie nennt ihr das? Öffentlichkeitsarbeit oder Informationsverbreitung. Ach, ich liebe das. Wäre wirklich toll, auch von solchen Sachen zu hören, gerade irgendwie Umbau, Gutreichstraße und so weiter, das sind alles Sachen, die einem selber, also dass man eben, das meinte ich damit, dass man sich nachher nicht mehr bloß beschwert, sondern vielleicht vorher schon weiß, was sind denn für Prozesse und wo kann ich denn auch vielleicht mich einbringen, das wäre toll. Aber auch wo einbringen, es gibt heute Abend eine, oder sind wir jetzt mit den Wahlen durch, mehr oder weniger? Mit den Wahlen sind wir durch, also wie schon gesagt, ich kann nochmal grob die Daten nennen, ab jetzt kann man sich quasi auch schon mal in Listen eintragen, die Vollversammlung, auf die wir jetzt gleich kommen, da wird heute Abend eine E-Mail-Liste ausliegen, wo man sich eintragen kann. Da werden dann diese Dokumente, die man unterschreiben muss und abgeben muss, um sich aufstellen zu lassen, per Mail zugesendet. Aber bis zu allerspätestens 8.4. besteht die Möglichkeit, sich als Kandidat aufstellen zu lassen. Und danach geht die große Wahlkampagne los, wo man sich vorstellen kann. Okay. Und die Vollversammlung heute Abend allerdings dreht sich eigentlich um was anderes, oder? Ja, die Vollversammlung heute Abend ist eigentlich so der Schnitt, was aktuelle Themen sind. Was wichtig ist zurzeit im Uni-Alltag, klar, was Allgemeines, wie zum Beispiel der Uni-Haushalt, muss heute Abend angesprochen werden, wo wir quasi den Studierenden zeigen, wie wir jetzt mit ihrem Geld umgehen, was sie mit ihrem Semesterbeitrag bezahlt haben. Mhm. Aber auch die aktuellen Themen, die heute schon angesprochen wurden, wie zum Beispiel die Ilmenpark-Situation, dann auch die Situation in der M18, werden heute Abend zu Wort kommen. Aber das Besondere heute Abend auch ist auf der einen Seite, das ist die erste gemeinsame Vollversammlung von STUKO, der Bauhaus-Universität Weimar, und STURA, der Hochschule für Musik. ist. Okay. Also wir sind in einer Stadt, zwei Studierendenvertretungen, haben aber viele Interessen und viele Sachen, die einfach deckungsgleich sind. Ja, und das kommt heute Abend definitiv mit zur Sprache. Und habt ihr schon einen zeitlichen Rahmen vor Augen? Wie lange wird das dauern? Ja, so lange ist es nicht. Es ist eine Infoveranstaltung. Wir rechnen so mit 1 bis 1,5 Stunden. Mhm. Also wir haben auch nur immer kurze Zeiten, um mal Werbung zu machen, um zu informieren. Mhm. Was aber auch eins der von uns beleuchteten Themen wird damit angesprochen werden, nämlich die Zusammenlegung, Fusion der Studiengänge. Gestaltung und der Medienkunst. Genau, und das ist auch mit einer der großen wichtigen Blöcke heute Abend. Dazu wird sogar der Dekan, das Herr Sattler, zu Wort kommen heute Abend bei uns bei der Vollversammlung. Und zum Ende hin wird es höchstwahrscheinlich sogar noch eine kleine Diskussion dazu geben, am Anschluss der Vollversammlung im Audimax heute Abend. Heute Abend, welche Uhrzeit? 19 Uhr geht's los. Wir fangen mit den Themen Stura, M18, Bauhaus 100, Ilmpark an. Danach gehen wir über den Haushalt des Stukos über. Und zum Schluss kommt dann dieser große Block, wo es dann auch interessant wird für die Medien und die Gestalter. Ah ja, genau. Okay, ja, so falls viel Informatives. Wie gesagt, wir versuchen all das nochmal zusammenzufassen auf einem kleinen Internetartikel auf unserer Webseite, sodass man geballt die Möglichkeit hat, dann die Links zu finden zu all den besprochenen Themen. Ja, du hattest noch ein Thema, wenn Zeit ist, dann die Semesterkonferenz vielleicht noch? Also zum Beispiel, das ist neu, alt, je nachdem wie man sieht, was jetzt in der Fachschaft AU, also Architektur und Urbanistik, jetzt ganz neu im Kommen ist, ist die Semesterkonferenz. Das führt die Urbanistik schon längere Zeit durch. Das heißt, Studierenden und Professoren setzen sich zusammen und reden über das vergangene Semester, wie die Fächer gelaufen sind, was es für Probleme gab, was positiv gelaufen ist. Ich habe das nur am Rande wahrgenommen, das Poster, wo drauf steht, wo von Unzufriedenheit die Rede ist. Also Unzufriedenheit. Das geht zu weit. Wir wollten natürlich mit diesen Postern ein wenig provozieren, um aufmerksam zu machen, das ist was Neues. Hier könnt ihr euch einbringen. Ich habe es schon durchgelesen, aber ich habe das Plakat wahrgenommen. Das ist sehr gut, dass es vorgenommen wurde. Natürlich kann man natürlich auch positive Sachen mit anbringen. Es ist eine Auswertung, das findet dann am 17.02. statt. Diesmal halt auch für die Architektur. Es werden dort diese Kernmodule und Projektangebote durchgesprochen. Es kommen die einzelnen Professuren. Und da wird halt dann durchgesprochen, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und also das wertet eher aus, als dass es jetzt noch Dinge neu ändern lässt für das kommende Semester, sondern es ist eher so eine Art Rückblick. Es ist auch ein Dialog und eine Zukunftsaussicht wird ja in dem Sinne mit eingebracht. Also weil die Veranstaltungen für das nächste Semester stehen ja wahrscheinlich schon fest. Ja, aber halt was inhaltmäßig vielleicht noch geändert werden könnte nach dem Motto, es sollten mehr Konsultationen stattfinden oder es wurden zu viele Konsultationen, je nachdem. Hilfe, ich bin zu gut beraten worden. Aber das sind alles Sachen, die man auch bei uns auf der Website auf den Plakaten findet, beziehungsweise gibt es ja auch diese Pads, in die man sich dann auch seine Meinung eintragen kann, die dann halt auch gesammelt werden und zu dieser Semesterkonferenz vorgestellt werden. Ja, okay. Ja, war jetzt fast 2 Stunden geballte Informationen rum im Stuko. Ihr habt jetzt vielleicht eine kurze Musikzeit, wenn wir das machen können, um wir uns nochmal zu sammeln. Vielleicht fällt euch noch was ein. Und dann werden wir schon an die nächste Sendung übergeben. Soweit, vielen Dank erstmal und bleibt noch im Studio, eine Musik und wir hören uns wieder. Sail. So wie dieses Lied klingt auch die Sendung langsam aus. Neues vom Stuko, 2 Stunden lang, haben wir jetzt gerade besprochen, hier bei Bauhaus FM seit 10 Uhr, ne, machen wir das hier gerade. Genau, bei mir immer noch zu Gast Freddy und Dirk vom Stuko. Mit einer kleinen, noch die letzte Chance könnt ihr jetzt nutzen, auf Dinge hinzuweisen, die euch am Herz liegen. Ja, fange ich einfach mal an. Genau, einmal morgen Termin, 18 Uhr im M18-Garten, Würstchen, Bier, SKC, Helfertreffen. Tragt euch ein, wir sind über jede Hilfe dankbar. Und wie gesagt, es gibt die tollen, supergeilen Space Kit Headcap Helfer-T-Shirts. Und dann noch einmal aus eigener Sache, quasi aus Referat Haus. Ich bin im Moment gerade noch in der Suche nach Unterstützung für das Referat. Falls jemand Bock hat, sich mit mir zusammen um das Haus zu kümmern, einfach mal, kann man auch auf der Webseite, steht glaube ich meine E-Mail-Adresse, meldet euch einfach bei mir oder quatscht einfach mal den Stuko an und die leiten euch an mich weiter. Ja, Dirk, noch zu den letzten Meldungen von deiner Seite. Genau, auch wir suchen noch ein paar Helfer, gerade in den Referaten für Initiativenkoordination oder zum Beispiel in der Informationsverbreitung, was für Stellen frei sind. Informiert euch einfach bei uns auf der Facebook-Seite oder oben im Büro der M18. Dort kann man immer mal die Sabine fragen, was für Stellen noch frei sind. Und auch ganz wichtig, nächste Woche Montag am 8. findet um 19 Uhr unsere Schnupper-Stuko-Sitzung statt. Da treffen wir uns im Stuko-Sitzungssaal. Einfach mal eine Stunde, wo man sich reinsetzen kann. Die sind auch immer öffentlich. Aber da seht ihr mal, wie der Stuko arbeitet, was wir machen, was für interessante Themen wir haben und was ihr vielleicht später auch machen könntet. Ja, und reinschnuppern kann man heute Abend, wie gesagt, schon zur Vollversammlung. Und das heißt Vollversammlung nicht nur für irgendwelche Vereins- und Instanzen, sondern für jedermann. Das ist für alle Studierenden. Genau. Hier ein wichtiges Treffen zur Information, dass man nicht später sagen kann, davon habe ich nichts gewusst. Also Plakate hängen aus und auch überall haben wir diese Information verbreitet. Genau, bei Bauhaus FM habt ihr es gehört, dass heute Abend die Vollversammlung im Audimax, ne? 19 Uhr stattfindet. Ja, damit geht die Sendung zu Ende. Ich übergebe jetzt an die nächste fantastische Sendung. Hier sind allerlei junge Menschen angetreten, um die weiteren 2 Stunden, glaube ich, zu gestalten. Genau, der Kurs zieht euch warm an, erwartet euch nun mit einer Werkschau der Arbeiten, die in dem Kurs entstanden sind. Vielen Dank nochmal an alle Stuko-Akteure, die jetzt hier waren. Nochmal an Dirk und Freddy. Ich bin Konrad Bär und habe hier versucht zu moderieren. Und an der Technik sitzt Michael Mattei, auch noch vom Stuko, auch Referat. Was ist er? Informationsverbreitung. Das ist doch so symbolisch. Die Informationsverbreitung sitzt am Regler direkt dran. Und der kann jetzt mich an meiner Verbreitung stoppen, indem er mich runterregelt, vielleicht noch Musik spielt. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören an euch alle und einen schönen Tag noch. Ciao. Danke. Tschüss.